dich, was ist dein DC so? Stand dich, was ist denn Rockstar? Sie zitteln ihre Ausländer, die nehmen uns alles weg. Die totale Überfremdung bringen Krankheit in den Dreck. Doch sie kommt bei Kick, schnell billig muss es sein. Die Ausbeutung im Ausland, die fällt ihnen gar nicht ein. Deutsche Realität, Stammtischrassisten, Bild und RTL, Stammtischrassisten, AfD und CSU, Stammtischrassisten, lass mal! Egoistisch und verloren, die Scheine sind gezählt, erkennt sie nicht die Mitschuld am Ende dieser Welt. Doch sie werden kommen und holen sich alles zurück. Flüchtlinge willkommen, jeder hat ein Recht auf Glück. Deutsche Realität, Stammtischrassisten, Bild und RTL, Stammtischrassisten, AfD und CSU, Stammtischrassisten, lass mal!